Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 70 mit Sam Butera, Tiny Bradshaw, Pee Wee Creighton, Larry Williams, The Rolling Stones, Paul Gonsalves, Ted Green, The Who, Jerry Reed und Chet Atkins, Lonnie Johnson und Eddie Lang, Peter Lang, Donovan Adams, Horace Andy, Whitesnake, The Beatles und Alex Tschinke. Thank you. Alex Schinke mit CZ, dann Inke, Jazzgitarrist und Beatles-Fan, Jahrgang 1970, eröffnete Framatz musikalisches Fundbüro, natürlich mit einem Beatles-Lied von 1965, das wir am Ende dieser Sendung in der Originalversion von Help hören werden. If I Needed Someone, geschrieben und gesungen von George Harrison. Das war aber eben eine Instrumentalversion aus dem Jahre 2008, Alex Schinkes Album namens Since I Moved the Table. Jetzt hören wir zweimal Rhythm and Blues. Sam Butera wurde 1927 in New Orleans geboren, nachdem er unter anderem in den Orchestern von Tommy Dorsey und Paul Gaten gespielt hatte, ging die Ära der Big Bands zu Ende und er spielte als Bandleader der Houseband des 500 Club in New Orleans Rhythm and Blues und Jazz in einer kleinen Combo. Der Besitzer dieses Clubs war ein Bruder des Sängers und Trompeters Louis Prima und dieser war gerade auf der Suche nach einer Backup-Band. Da kam ihm diese Verbindung mit Sam Butera und seinen Leuten gerade recht. Von 1954 bis Mitte der 70er Jahre waren Sam Butera und seine Leute sowohl auf Platte wie auch live die Begleitband von Louis Prima. Wir hören jetzt Sam Butera ohne Louis Prima mit dem Cole Porter-Titel I Love Paris. Danach der Sänger und Schlagzeuger Tiny Bradshaw mit seinem Hit aus dem Jahre 1950, Well Oh Well. Today. No, I'd better stay. Well, well, well, well, well, well, well, well, well. Gonna stay right here where I'm at. Then I'll lose my sins. Don't need new friends. I've had my fling, seen everything. One. forget the trail to the cow country. Don't send my mail, just hand it to me. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, I'm gonna stay right here where I'm at. Mail, just hand it to me. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, gonna stay right here where I'm at. Dee doo dee doo dee, dee doo dee doo dee doo down, dee doo dee doo da doo down. Es folgt ein Dreierpack, das ein wenig auch ein Beispiel für die Entwicklung des Rock'n'Roll sein könnte. Gitarrist und Sänger Pee Wee Grayton war neben den Gitarristen Carl Hogan von Louis Jordan und natürlich T-Bone Walker ein weiterer Einfluss auf Chuck Berrys Gitarrenstil. Um 1970 hatte er so eine Art Comeback, das heißt ein weißes Publikum, das Jazz, Pop und Rock hörte, wurde auf ihn aufmerksam. Aus diesem Jahr stammt You Were Wrong, ein Albumtrack vom Album The Things That I Used To Do, erschien auf Vanguard Records. Danach gibt es Rock'n'Roll aus seiner Hochzeit, also der zweiten Hälfte der 50er Jahre, Larry Williams mit seiner Eigenkomposition Slow Down, das auch die Beatles coverten, speziell John Lennon war ein großer Fan der Platten von Larry Williams. Aber auch die Stones waren von Larry Williams sehr angetan, wie man auf She Said Yeah hören kann. Das Original stammt natürlich auch aus der Feder von Larry Williams. Well, you were wrong. You were wrong. You were wrong, girl. You were wrong. I say that he right, your boys and fight. That he right, girl, to stay out at night. You were wrong, little girl, stayed away too long. Hey! Ow! I tried and tried and I tried to do the things that's right. Seemed like the harder I try and try, little girl, all he wanna do is fight. Oh, hey, you were wrong. You were wrong. You were wrong, girl. You were wrong. You were wrong, little girl. Stayed away too long. Hey! Ow! Ask myself again, how can you do the things that's right? right when you're always believing it's in the hay. You were wrong. You were wrong. You were wrong, girl. You were wrong. You were wrong, little girl. See the way too long. Hey! Oh! Hey, you were wrong. You were wrong. You were wrong, girl. You were wrong. You were wrong, little girl. See the way too long. Oh! Oh! Hey, you were wrong. Das Caesar und Cleopatra-Theme hatte ich ja bereits in einer Version des Gitarristen Al Caiola in einer anderen Sendung gespielt. Hier mal eine Version zum Vergleich aus dem gleichen Jahr. Ex-Tenorsaxophonist von Duke Ellington, Paul Gonsalves, mit in der Band Dick Hyman an der Orgel, Kenny Burrell an der Gitarre, George Duvier am Bass, Hank Jones am Piano und der unverwüstliche Roy Haynes am Schlagzeug. Caesar and Cleopatra Theme von 1963. Gitarrist Ted Green hatte ich schon mehrmals in Framats musikalisches Fundbüro gespielt, bisher immer solo, nun die Premiere mit Band, Shelly Mann am Schlagzeug, Chuck Domanico am Bass mit der Ballade My Funny Valentine, Aufnahmejahr 1977. Von 1977 geht es 2 Jahre zurück, vom Jazz zum Rock. 1975 veröffentlichten The Who ihr Album Who by Numbers. Das war das Album, das auf Tommy folgte. Success Story erschien nicht nur auf dem Album, sondern auch als Single. Allerdings da als B-Seite von Squeezebox geschrieben wurde Success Story übrigens von Bassisten John Entwistle. Es ist an der Zeit, die akustischen Gitarren auszupacken, 2 Duettaufnahmen und 1 Soloaufnahme, 2x70er Jahre, 1x späte 20er Jahre. 1970 nahmen Chet Atkins und Jerry Reed ihr erstes Album auf, daraus Stump Water. Über 40 Jahre davor nahmen Lonnie Johnson und Eddie Lang Hot Fingers auf. 1974 Peter Lang den St. Charles Shuffle, eine Soloaufnahme. Musik. Thank you. Von den akustischen Gitarren und der USA geht es jetzt nach Jamaika und zum Roots Reggae. Donovan Adams, Don't Mock Ya, aus dem Jahre 1978. Ein Sänger, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie der, der darauf folgt, nämlich Horace Andy mit Slacky Tidy. La la la la la. Someday you will grow old. Said you should know, my brother. Someday God will control. The grass grows red, green while the flowers is red, green and gold. The grass grows red, green while the flowers is blooming red and gold. Some of them are rubber and mock-jaw, but we shall overcome. Untidy, slacky tidy, when I wanna slacky tidy, slacky tidy. uns auf Umwegen den Beatles. So um 1977, 78 herum verließ der Sänger David Coverdale Deep Purple und brauchte eine Begleitband. Daraus wurde dann etwas später die Gruppe Whitesnake, die hier im Gründungsjahr 1978 einen Beatles-Titel einspielten, Day Tripper. We'll be right back. Wie angekündigt folgt nun die Originalversion von If I Needed Someone vom Album Help 1965. Am Anfang der Sendung hörten wir den Gitarristen aus Bayern, aus München, Alex Schinke mit seiner 2008er Coverversion als Instrumentalaufnahme. Nun hören wir If I Needed Someone von George Harrison, eben die Originalaufnahme, auch mit George Harrison als Leadsänger. Das war Framas musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. Your number.